Bayern 2. Grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android. Der Film Vertigo. Weil er unter Höhenangst leidet, muss James Stewart alias John Ferguson hilflos mit ansehen, wie sich eine junge Frau von einem Turm scheinbar in den Tod stürzt. Hitchcock, der Meister des Horrors, inszeniert auf fast sadistische Weise den Schwindel, den die Angst verursacht. Er selbst kannte das quälende Gefühl der Angst sehr gut. Ich war vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Mein Vater gab mir einen Brief und schickte mich damit zur Polizei. Der Wachtmeister hat ihn gelesen und mich in eine Zelle gesperrt. Dazu sagte er, so machen wir es mit bösen Buben. Mein Vater war ein leicht erregbarer Mann. Ob Höhenangst oder Angst vor dem grausam strafenden Vater, Ängste gehören zum menschlichen Leben. Menschen fürchten Terror und Krieg, aber auch so harmlose Dinge wie Fahrstühle, Fußgängerzonen oder Spinnen. Es gibt sogar die wissenschaftlich belegte, krankhafte Angst vor Erdnussbutter, die am Gaumen festklebt, die Arachibutyrophobie. Alle diese Ängste haben einen konkreten Gegenstand. Eine bestimmte Sache oder Situation innerhalb der Welt verursacht Furcht, Schrecken oder sogar Panik. Es gibt aber noch eine grundsätzlich andere Art von Angst. Der russische Schriftsteller Daniel Granin beschreibt sie in seinem Buch »Das Jahrhundert der Angst«. Angst ist in der gesamten Tierwelt verbreitet. Angst rettet, schützt und hilft überleben. Der Mensch hat darüber hinaus Ängste auszustehen, die nur er kennt. Das ist vor allem die unbewusste, wehmütige Angst, die von jenem Nichts ausgeht, das schon vor uns existiert hat, und von jenem Nichts, das uns verschlingen wird. Die Angst rührt nicht aus dem, was uns bevorsteht, sondern daher, dass wir es nicht erfassen können. Gemeint ist die Angst vor dem, was Philosophen die Condition humaine nennen. Man steckt den Finger in die Erde, um zu riechen, in welchem Land man ist. Ich stecke den Finger ins Dasein. Es riecht nach nichts. Wo bin ich? Was will das heißen, Welt? Wie bin ich in die Welt hineingekommen? Warum wurde ich vorher nicht gefragt? Warum nicht bekannt gemacht mit Sitten und Gewohnheiten? Das Dasein riecht nach nichts, wie es der dänische Philosoph Søren Kierkegaard im 19. Jahrhundert formuliert hat. Es ermöglicht uns keine Orientierung, gibt keine Antwort auf die grundsätzlichen Fragen, wer ich bin, was der Tod ist und was ich im Leben soll. Und eben das macht Angst. Kierkegaard, Urvater der Existenzphilosophie, definiert Angst als den Schwindel der Freiheit und unterscheidet sie von Furcht, die immer auf Konkretes, Innerweltliches bezogen ist. Vor dieser Daseinsangst nicht auszuweichen, so Kierkegaard, sondern sich ihr zu stellen, ja sie sogar zu erlernen, darauf kommt es an. Man hat in Grimms Märchen die Geschichte von einem jungen Burschen, der auf Abenteuer auszog, um das Gruseln zu erlernen. Ich möchte sagen, dass dies ein Abenteuer ist, welches jeder Mensch zu bestehen hat. Das Gruseln, das sich ängstigen zu lernen, damit er nicht verloren sei. Entweder dadurch, dass ihm niemals Angst gewesen, oder dadurch, dass er in der Angst versinkt. Wer daher gelernt, sich zu ängstigen nach Gebühr, der hat das Höchste gelernt. Ein Blick in die Philosophiegeschichte zeigt, dass das Phänomen Angst kaum, ja die längste Zeit überhaupt nicht thematisiert wird. In der klassischen griechischen Antike versteht sich der Mensch in einen Kosmos eingebunden, der im Wesentlichen als sinnhaft empfunden wird. Philosophen wie Platon oder Aristoteles begreifen die Welt als eine vom Guten getragene Ordnung. Eine unbestimmte Daseinsangst kommt daher erst gar nicht in den Blick. Thematisiert werden nur Phänomene der Furcht, folgt man der begrifflichen Unterscheidung Kierkegaards. Angst vor etwas, das nicht fassbar, nicht begreifbar ist, wie beispielsweise der Tod, gilt sogar als unsinnig. In Platons Apologie des Sokrates heißt es: Den Tod fürchten ist nichts anderes, als sich dünken, man wäre weise und es doch nicht sein. Denn niemand weiß, was der Tod ist. Nicht einmal, ob er nicht für den Menschen das Größte ist unter allen Gütern. Sie fürchten ihn aber, als wüssten sie gewiss, dass er das größte Übel ist. Und ist dies etwa nicht Unverstand, die Einbildung, etwas zu wissen, was man nicht weiß? Am Ende der Antike, in der Gnosis und im frühen Christentum, wird die Grundstimmung der Angst zum ersten Mal Thema. Die Welt erscheint nun als eine vom Göttlichen abgefallene Stätte. In ihr herrscht das Dämonische, Feindliche, Dunkle. Allein schon das Sein in der Welt macht Angst. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Diese Angst, wie sie im Johannesevangelium zum Ausdruck kommt, ist eine Grundvoraussetzung des Christentums. Bei den mittelalterlichen Philosophen wie etwa Thomas von Aquin wird der christliche Glaube dann durch das griechische Denken überformt. Die Welt erscheint nun als Stätte, in der der unsichtbare Gott sichtbar geworden ist. Allerdings bleibt Angst als bedrückende Todes- und Höllenangst für den Menschen eine entscheidende Konstante. Er lebt ständig in dem Glauben, später für seine Handlungen zur Rechenschaft gezogen zu werden. In der Neuzeit, von Descartes bis zum deutschen Idealismus, entfernen sich Welterklärung und Weltverständnis immer mehr vom christlichen Bewusstsein. Eine neue Grundüberzeugung herrscht. Die Welt ist eine vernünftige Ordnung. Fortschritt ist nicht einfach ein Verdienst der Technik, Fortschritt ist das Gesetz der Geschichte. Aufklärung bedeutet daher nicht nur Absage an den finsteren Aberglauben, sondern auch das Vertrauen in den unaufhaltsamen Siegeszug der Vernunft. Hegel erklärt: Was wirklich ist, das ist vernünftig. Und was vernünftig ist, das ist wirklich. Eine sehr optimistische Weltsicht. Fast zeitgleich, Mitte des 19. Jahrhunderts, entstehen jedoch erste Zweifel an diesem Konzept. Der späte Schelling entdeckt das Unbegreifliche, das Irrationale in der Welt und im Menschen. Weit entfernt, dass der Mensch die Welt begreiflich mache, ist er selbst das Unbegreifliche. Und treibt mich zu der Meinung von der Unseligkeit alles Seins. Unbegreiflich ist der Mensch, weil das Naturhafte in ihm, die Triebe, eine eigene chaotische, zerstörerische Macht sind. Zum ersten Mal erscheint die Natur als etwas, was nicht eindeutig vom Geist her zu erklären ist. Sie ist chaotischer Drang, mächtiger, aber blinder Wille, Gedanken, die auf Nietzsche und Freud vorausdeuten. Die große Lebensangst des Menschen besteht nach Schelling darin, nicht mehr Herr seiner selbst zu sein als vernünftiges Wesen. Eine zentrale Rolle spielt das Phänomen Angst dann bei Kierkegaard. Er widmet ihr eine eigene Untersuchung, das Buch »Der Begriff der Angst«. Wäre der Mensch ein Tier oder Engel, so würde er sich nicht ängstigen können. Da er eine Synthesis ist, vermag er sich zu ängstigen. Kierkegaard sieht den Menschen als merkwürdiges Zwischenwesen und steht damit in einer Tradition mit Blaise Pascal, der im 17. Jahrhundert feststellt: Nur ein Schilfrohr, das Zerbrechlichste in der Welt, ist der Mensch. Aber ein Schilfrohr, das denkt. Nicht ist es nötig, dass sich das All wappne, um ihn zu vernichten. Ein Windhauch, ein Wassertropfen reichen hin, um ihn zu töten. Aber wenn das All ihn vernichten würde, so wäre der Mensch doch edler als das, was ihn zerstört, denn er weiß, dass er stirbt. Und er kennt die Übermacht des Weltalls über ihn. Der Mensch weiß um seinen Tod. Er weiß, wie verletzbar er ist. Das adelt ihn. Trotzdem besitzt er keine Macht über sein Ende. Wenn Kierkegaard den Menschen als Synthesis von Tier und Engel bezeichnet, dann ist diese sonderbare Mischung aus Größe und Nichtigkeit gemeint. Doch gerade für die Angst braucht er sich nicht zu schämen, im Gegenteil, sie macht ihn sogar größer, wenn er sie zulässt. Denn die Angst ist die Möglichkeit der Freiheit. Das große Thema, um das es Kierkegaard hier geht, ist die Freiheit. Gemeint ist nicht die banale Tatsache, dass wir uns einigermaßen frei entscheiden können, wählen, ob wir etwa eine Urlaubsreise buchen oder ein Fahrrad kaufen. Gemeint ist, dass wir überhaupt wählen können. Dieses überhaupt wählen können ist eine Art Struktur des menschlichen Daseins, die jede einzelne konkrete Wahl erst ermöglicht, eine Grunddimension. Kierkegaard nennt sie die ängstigende Möglichkeit zu können. Dieses grundsätzliche Können ängstigt. Einmal, weil wir nicht nur wählen können, sondern sogar müssen. Das wird Jean-Paul Sartre später betonen. Wir sind zur Freiheit verdammt, wir können nicht umhin, uns zu entscheiden. selbst wenn wir uns die konkrete Wahl abnehmen lassen, beispielsweise die Frage Urlaubsreise oder Fahrrad von einem Reisebüro, ist das eine Entscheidung, wenn auch keine reflektierte. Außerdem ängstigt dieses Freisein, weil es ja in letzter Konsequenz nicht nur um irgendwelche Belanglosigkeiten geht, sondern um uns selbst, um unser Leben. Kierkegaard ist hier sehr radikal. Freilich leugne ich nicht, dass der, welcher durch die Möglichkeit gebildet wird, ausgesetzt ist, einem Fall, und das ist der Selbstmord. Falls er die Angst missversteht, sodass sie ihn nicht zum Glauben führt, sondern fort vom Glauben, so ist er verloren. Bei der Daseinsangst geht es also ums Ganze. Eine Gefahr ist, dass man sie erst gar nicht zulässt, indem man ohne Besinnung aufgeht in dem, was man ebenso tut. Martin Heidegger wird diese Weise des alltäglichen Lebens das Mann nennen. Die andere Gefahr ist, aus ihr die falschen Schlüsse zu ziehen. Kierkegaard, noch dem christlichen Denken verpflichtet, sieht hier zwei Grundoptionen. Das Böse, vielleicht sogar Selbstmord, oder aber ein rational nicht erklärbarer Sprung in den Glauben. Das Moderne an seinem Ansatz, das dann Philosophen wie Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre und Karl Jaspers beeinflusst, ist die Entdeckung, dass der Mensch sein Leben selbst führen muss, ohne dass ihm die Verantwortung abgenommen werden kann. Aber ist das nicht sehr konstruiert? Erlebt man denn Angst tatsächlich so? Martin Heidegger gibt darauf eine klare Antwort. Das alltägliche Erleben von Angst sieht anders aus. Da fürchtet man sich eher vor allem Möglichen, entwickelt vielleicht sogar starke Phobien. Man fürchtet sich eher, als dass man diese Art von existenzieller Angst spürt. Denn das, was im Alltag den Ton angibt, ist dieses Man. Wir genießen und vergnügen uns, wie man genießt. Wir lesen, sehen und urteilen über Literatur und Kunst, wie man sieht und urteilt. Wir ziehen uns aber auch vom großen Haufen zurück, wie man sich zurückzieht. Das Man, das kein Bestimmtes ist und das alle, ob zwar nicht als Summe sind, schreibt die Seinsart der Alltäglichkeit vor. Ein Zitat aus Sein und Zeit, dem frühen Hauptwerk Heideggers, in dem er, so das oft missverstandene Programm des Buches, das Sein des Menschen im Hinblick auf eine einzige Frage analysiert, der nach dem Sinn von Sein überhaupt. Es ist die Frage der abendländischen Metaphysik nach der Gesamtwirklichkeit. Heidegger wendet sich aber ganz gegen diese Tradition. Seine These: Über 2000 Jahre lang wurde die Wirklichkeit vom Sein der vorhandenen Gegenstände her interpretiert, sogar der Mensch. Der Sinn von Sein aber ist die Zeit und das Sein des Menschen seine Zeitlichkeit. Heidegger tritt also mit dem Anspruch des völligen Neuanfangs auf. Er lehnt alle traditionellen philosophischen Begriffe wie Subjekt, Vernunft oder Bewusstsein ab, weil sie in die falsche Richtung weisen, und bedient sich einer ganz eigenen, zunächst befremdlichen Sprache. Der Mensch heißt bei ihm Dasein, eine seiner Grundbestimmungen ist die Geworfenheit. Hat je ein Dasein, als es selbst, frei darüber entschieden, ob es ins Dasein kommen will oder nicht? Der Mensch ist in die Welt geworfen. Er findet sich immer schon als ein ganz Bestimmter vor. Oder in den saloppen Worten des Dichters Christian Grabbe: Einmal auf der Welt und dann ausgerechnet als Klempner in Detmold. Das heißt aber nicht, dass der Mensch da ist und schon fertig wie ein Ding. Er muss dieses Geworfensein füllen, im Sich entwerfen. Das Dasein ist je schon in bestimmte Möglichkeiten hineingeraten, hat solche vorbeigehen lassen, ergreift sie und vergreift sich. Das besagt aber, das Dasein ist ihm selbst überantwortetes Möglichsein. Durch und durch geworfene Möglichkeit. Wir müssen unser Leben führen, wir sind uns selbst aufgegeben. Hier ist er wieder, der Gedanke Kierkegaards. Nur, dass Heidegger ihn vertieft und erweitert. Solange wir leben, sind wir niemals ganz und abgeschlossen wie ein Gegenstand, sondern immer offen auf eine Zukunft hin. Dieses Möglichsein, das sind wir selbst. Wir sind, was wir werden. Genau das bedeutet bei Heidegger Existenz. Eine Möglichkeit allerdings steht uns mit Gewissheit bevor, der Tod. Und zwar eben nicht so wie ein Ding, das erst irgendwann kommt, vorerst aber noch keine Rolle spielt. Der Tod ist die Möglichkeit der schlechthinnigen Daseinsunmöglichkeit. Wenn Dasein existiert, ist es auch schon in diese Möglichkeit geworfen. Der Tod ist das große Vorbei, zu dem wir uns ständig verhalten, nicht nur weil andere Menschen sterben und wir selbst lauter kleine Abschiede, lauter kleine Tode erleben, sondern weil er der Horizont aller Entwürfe des menschlichen Daseins ist. Existieren ist Sein zum Tode. Das Dasein stirbt faktisch, solange es existiert. Aber zunächst und zumeist in der Weise des Verfallens. Damit sind wir wieder bei der Seinsart der Alltäglichkeit, bei dem Mann, das Heidegger auch das Verfallen nennt. Gemeint ist, im Alltag geht der Mensch ganz im Besorgen seiner Welt auf, und zwar in der beruhigenden Überzeugung: Man stirbt auch einmal, aber vorläufig noch nicht. Andere sterben, aber man selbst lebt ja noch. Mit dem Verfallen ist keine moralische Kategorie gemeint, auch nicht das böse oder schlechte Verhalten von Einzelnen. Es gehört so sehr zum Menschsein, dass es die Seinsart ist, in der jeder sich immer schon befindet. Jeder ist der andere und keiner er selbst. Alltägliches Leben ist auf der Flucht vor sich selbst, in die Öffentlichkeit, in die Zerstreuung, in die Neugier und das Gerede. Ständig ist man auf der Suche nach Erlebnissen und Erfolgen, ständig ist man hinter etwas her, Reichtum, Macht, Liebe. Und warum? Weil beide Aspekte der Zeitlichkeit des Daseins, das Möglichsein und das Sein zum Tode, eine Last darstellen, weil sie etwas ganz grundsätzlich Beunruhigendes, Ängstigendes sind. Pascal meint: Nichts ist dem Menschen unerträglicher, als ohne Leidenschaften, ohne Geschäfte, ohne Zerstreuungen, ohne Aufgabe zu sein. Dann spürt er seine Nichtigkeit, seine Verlassenheit, sein Ungenügen, seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine Leere. Für Heidegger ist es die Angst, durch die wir auf unsere Endlichkeit aufmerksam werden. Sie ist nicht einfach ein Gefühl, das es besser zu verstecken gilt, sondern eine Grundbefindlichkeit des Menschen. Menschsein bedeutet Angst haben. Die Angst ist immer da. Sie begleitet unser Leben, auch wenn sie vielen die meiste Zeit verborgen bleibt. Und nur weil die Angst latent das in der Welt sein immer schon bestimmt, kann sich das Dasein fürchten. Furcht wird nur möglich, weil das Dasein im Grunde seines Seins sich ängstet. Was geschieht in der Grundstimmung der Angst? In der Angst ist einem unheimlich. Die alltägliche Vertrautheit bricht in sich zusammen. Die Welt vermag nichts mehr zu bieten, ebenso wenig das Mitdasein anderer. Alle Dinge und wir selbst versinken in eine Gleichgültigkeit. Es bleibt kein Halt. In der Angst erfährt der Mensch die Unheimlichkeit des Seins. Alles, was sonst zählt und unseren Alltag ausmacht, bricht zusammen, erscheint nichtig. Nur das nackte Faktum der eigenen Existenz und der Dinge bleibt. Einen Ausweg wie Kierkegaards Sprung in den Glauben bietet Heideggers Ansatz nicht. Aber durch das Erlebnis der Angst kann der Einzelne sozusagen verändert zur Welt zurückkommen. In einer Haltung, die nicht Ausweichen und Flucht bedeutet, sondern Entschlossenheit, die Bedingungen des menschlichen Daseins anzunehmen und ganz sein eigenes Leben zu leben. Deshalb nennt Heidegger diese Haltung das eigentliche Sein. Die Erfahrung der Angst sagt, dass es mich in meiner Endlichkeit gibt und überhaupt etwas gibt, das ist alles. Wer nach dem Sinn des Lebens sucht wie nach einem Ding, das man in der Welt finden kann, ob Gott oder irgendwelche Werte, der hat nichts begriffen. Lebe, tu, was du willst, aber entscheide dich selbst und steh dazu. Oskar Maria Graf beschreibt das so: Warum haben wir Menschen nie den Mut, uns über alles wegzusetzen und unserem Wesen nachzugehen? Ach, da muss man verdienen, da muss man die Zeit ausnützen, da muss man Haushalt führen, da muss man Bücher aus Eitelkeit schreiben, da muss man Gott weiß was planen, vorausdenken, einteilen und befürchten. Und zum Schluss steht man in einer unendlichen Leere und Fadheit und weiß nur, man hat fast sein ganzes Leben sinnlos vertan, statt eben zu leben. Es ist die Angst vor uns selbst, die uns nicht zum Leben kommen lassen will. Es ist die tiefe, unausrottbare Lebensfeigheit, die uns alle unglücklich macht. So unfrei, so schauerlich gefangen im Alltäglichen.